Hallo Chris! Hallo Ricky! Hey Chris, shut up! Hier ist MMA Radio und lange haben wir mit uns gerungen, ob wir diesen Weight Cut hier heute schaffen, um für euch auf Sendung zu gehen. Aber Leute, wir sind natürlich nicht unterzukriegen und sind für euch da. Chris, hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht es ganz gut. Und wie geht es dir? Scheiße, Popeiße. Warum, weil du heute dein iPod auf der Arbeit vergessen hast? Ich habe mir eingekackert, kurz vor Sendungsbeginn. Ach so. Aber gut, das wische ich jetzt kurz hier raus aus dem Schlipper und dann geht's eigentlich direkt los mit MMA Radio! Ihr habt mir eine riesengroße Palette Fakten aufgeschrieben. Eine Faktenpalette? Denn dieser Pay-Per-View, UFC 177, bot mir dann doch einiges. Da freuen wir uns, dass du endlich wieder ein Pay-Per-View hast, über den du gerne reden möchtest. Ja. Ein Event, das dich offensichtlich... In seinen Bann gezogen hat. Mhm. Das ist schön. Schön zu hören. Und ich kann natürlich sagen, ich habe an diesem Samstagabend nicht nur die UFC verfolgt, sondern auch Boxen. Aha. Genau. Da wurde mir auch direkt schlecht. Also das muss ich jetzt hier mal klarstellen. Ich habe völlig vergessen, wie die Vögel hießen, die geboxt haben. Wie hieß der nochmal hier? Nicht der Schlumpfboxer, sondern der andere Vogel. Boah, der Bekiffte, wie heißt denn der nochmal? Marco Huck? Tomatenhuck oder wie der hieß. Mhm. Der hat geboxt gegen so einen Italiener und wie das Ganze wieder in Szene gesetzt wurde von der ARD und mit diesem total debilen Henry Maske. Also, warum? Erzähl mal, was war denn? Ja, ich kann diesen Henry Maske nicht ernst nehmen. Henry Maske hat mal während des Kampfes in so einer Ringpause hat er praktisch so ein Resümee gezogen des Kampfes und er hat gefühlt eine Minute gequatscht und er hat Deutsch geredet, aber ich konnte dir nicht sagen, was der da erzählt hat. Ich habe es einfach nicht verstanden. Es waren einfach wild zusammengesetzte Wörter und auch die Aneinanderreihung war, also das, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine chiffrierte Art war zu sprechen oder so, dass es eine Geheimbotschaft an Putin war oder was. Also ich habe es nicht verstanden. Matthias Sammer kann das aber auch gut. Möglich, vielleicht unterhalten die sich so über das Fernsehen, die beiden. Also das war ganz, ganz schlimm. Und dann natürlich dieses Affige, wenn da, also dann war da eine Gruppe, wie hieß denn diese Gruppe nochmal? da war eine Gruppe, die hat für Tomate, wie heißt denn der Vogelmensch? Marco Abraham. Captain Hook. Marco Hook. Captain Hook, genau. Marco. Hat da, wie hieß denn die Gruppe? Marathon. Hieß sie nicht sogar Marathonmann? Irgendwie so, die Gruppe Marathonmann hat so ein Lied getrellert live. Da wäre ich, also wenn ich Captain Hook gewesen wäre, hätte ich mich direkt da am Glockenseil erhangen. Also das war ja so schrecklich. Also das war fürchterlich. Dann ist er da reinmarschiert, völlig unmotiviert. Dann diese Bekloppten in der ersten Reihe, wo ja nur der Adel sitzt. Und zwar nicht der Boxadel, sondern der Sat.1 Vierteiler-Adel. Jürgen Schrowange. Weiß ich nicht, ob die auch dabei war, aber also das ganze Gelumpe halt. So, dann geht dieser Kampf los, dann ist es todlangweilig. Es gibt nichts Langweiligeres an Combat-Sportarten. Also Boxen ist das Schlimmste, was es, glaube ich, mittlerweile gibt. Todlangweilig. Es passiert im Endeffekt kaum was. Und selbst Captain Hooks Trainer, wie hieß er denn nochmal hier? Uli Wegner. Uli, genau. Selbst der ist völlig ruhig geblieben, weil er da eingeschläfert wurde von diesem Boxkampf. Also nee, das... Wie Nate Diaz. Das fand ich auch phänomenal. Langweilig. In wessen Corner war Nate Diaz? Medeiros? Medeiros, wie hieß denn der nochmal? Yancy Medeiros. Genau, der war ja an der Corner von Yancy Medeiros. Ja. Und der saß da am Oktagon... Die Hände aufs Oktagon so ein bisschen auf diese Aprons, weiß ich nicht, wie das heißt, gelegt. Und ich dachte mir nur, der hat ja einen angenehmen Abend, ne? Erzählt ein bisschen was hier, Janzi, jetzt machst du mal das da. Also, das verstehe ich gar nicht, wie man bei so einer Situation, wenn dein Schützling oder zumindest einer aus deinem Team da im Oktagon steht, ey, da könnte ich da nicht so abgechillt rumhängen, ne? Das ist Nate Diaz. Was meinst du, was der vorher gemacht hat? Na, sich einen durchgepfiffen. Ja, ja. Das erklärt doch alles. Der hat sich da ordentlich vorher irgendwie so ein Köpfchen da reingeballert. Wahrscheinlich nicht nur eins. Ja. Und da ist ja natürlich die Ruhe selbst. Besser geht's für den noch gar nicht. Und der zieht sich da einen durch und schiebt da einen Film und guckt sich Janzi an, wie der da im Kreis rumrennt und sich boxt. Janzi ist eine Pfeife. Das war ein schöner Kampf. Fight of the Night übrigens auch gewesen. Ja. So, also, diese Boxveranstaltung kann ich keinem empfehlen. Bei UFC sieht's ganz anders aus. Das kann ich jedem empfehlen. Außer Hennen Burrow, weil der scheint da ja ein Problem mit zu haben. Das war ja sowieso die Story an sich, dieser Pay-Per-View-Geschichte jetzt hier. Dass Hennen Burrow das Gewicht nicht schafft und alles durcheinander kommt, hat ja jeder mitbekommen. Braucht man, denke ich, nicht nochmal erzählen. Aber es war natürlich spannend, was Joe Soto, genau, was der so zu bieten hat. Ich habe dann auch mal geguckt, was ist das eigentlich für ein Typ, weil ich kannte den auch nicht und habe festgestellt, okay, der war bei Bellator mal Featherweight Champion. Mhm. Ist ja jetzt auch, sag ich mal, nicht ganz so scheiße. Mhm. Aber was mich tierisch wieder genervt hat bei der Übertragung, dass es immer oder dass wieder keine Rede davon war, dass er mal Bellator Champion war, sondern es ist immer einer anderen Organisation. Ja. Und dann denke ich mir halt auch immer, wir haben das Thema ja irgendwie, ich glaube, letzte Ausgabe schon mal gehabt, dann denke ich mir immer so, ja, weißt du, es gibt so viele MMA-Promotions, aber es war halt die zweitgrößte. So, und das kann man doch sagen. Ich verstehe das nicht, warum die das nicht aussprechen können. Was soll das Problem sein? Meinst du, da macht irgendjemand jetzt direkt einen Fernseher aus und guckt Bellator ab heute oder ab morgen dann? Das macht doch keinen Sinn. Ja, aber warum denn nicht? Ah, da gibt es ja noch sowas. Oh cool, dann gucken wir da mal rein. Meinst du im Ernst, dass das die Leute nicht kennen? Selbst du hast von Bellator gehört, weit bevor wir überhaupt mit diesem Podcast angefangen haben. Ja, klar. Also das ist ja nicht so, dass du das nicht mitbekommst. Ich habe von Bellator auch zum ersten Mal gehört, dass da irgend so eine Indie-Schmiede ein Arcade-Game für die 360 gemacht hat. Daher habe ich zum ersten Mal von mitbekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn du dich einigermaßen mit diesem Sport auseinandersetzt, dass du nicht weißt, dass es da draußen eine Organisation gibt, die Bellator heißt und bei früher und nee, immer noch bei Spike zu sehen ist. Ja. Also das, ich finde das albern. Ich finde es wirklich albern, weil das immer wieder beweist, dass es halt eben kein richtiger oder kein so ein Mainstream-Sport ist wie bei uns Fußball oder in den USA Football und so. Weil da würde es sowas nicht geben. Ja, aber da ist es doch. Ja. Bei Sky 90 erwähnen sie ja auch nicht den Doppelpass. Das ist so, was weißt anderes. Du? Das ist was anderes. Das ist für mich deswegen was anderes, weil bei Sky 90 sagen sie aber, dass beispielsweise Xabi Alonso früher bei Real Madrid gespielt hat. Das ist für mich der Vergleich eigentlich, weil es geht doch darum, dass man die Vergangenheit des Athleten verheimlicht, weil er nicht bei der UFC war, sondern bei Bellator. Deswegen wird nicht angesprochen, dass es Bellator ist, weil er früher bei Bellator war. Das ist wie, wenn jetzt, wie gesagt, einer in Deutschland spielt, der früher bei Real Madrid gespielt hat. Man tut jetzt so, als gäbe es Real Madrid nicht. Oder die Liga, sagen wir mal so. Oder es gäbe die Liga nicht oder so. Ich verstehe das nicht. Also, dass ein Fernsehsender nicht sagt, ja, sie können sich übrigens das Ganze nochmal beim DSF angucken oder wie der Sender jetzt heißt. Das ist mir klar. Aber also als wenn ich ernst genommen werden will als sportliche Organisation und als Sport an sich, dann finde ich, sag doch das einfach. Ja, der war Bellator-Champion. Das demonstriert ja auch eine gewisse Stärke, ne? Ja, aber das ist doch auch gar nicht notwendig, weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist ja erstens mal keine direkte Konkurrenz. Das kann jeder abschätzen, der sich das Produkt anguckt, was Bellator da bislang hingestellt hat. Inwiefern meinst du das? Ja, dass die Kämpfe nicht so gut sind, dass die Kämpfe sind nicht so gut, also jetzt auch sportlich gesehen, können die das nicht so halten? Pass auf, ich kann das nur aus meiner Sichtweise sagen. Also wenn ich mir das angucke, und ich habe es nicht oft gemacht, aber wenn ich es mir angeguckt habe, dann fand ich es immer doch ein Ticken öde. Also es ging immer in so eine Richtung langweilige Fight-Pass-Card, so gefühlt. Mhm. Möglicherweise stimmt das nicht. Möglicherweise habe ich da auch einfach die falschen Events geguckt. Macht nichts. Es ist halt das Urteil, das ich mir gebildet habe. Und was definitiv der Fall ist, ist, dass die Athleten in der UFC die Besten sind oder zumindest doch die Besten sind und Bellator natürlich da ein Riesenproblem hat. Die können nicht diese Fights uns bieten, die die UFC uns bieten kann. So. Und wie gesagt, wenn ich, also da hängt ja eigentlich noch viel mehr dran, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn ich nach außen hin mich da so abgrenzen möchte und im Endeffekt eine Competition fahre seitens der UFC, ja, das ist ja nichts anderes, wie wenn ich so tue, als gäbe es die nicht, es hat ja einen Grund. Das liegt ja nicht daran, dass man jetzt die ganz besonders hasst oder sonst irgendwas, sondern man möchte verhindern, dass die Zulauf bekommen. Oder ja, denke ich mal. Oder? Dass die Interesse erwecken bei irgendwelchen Zuschauern. Ja, so. Ja, ja. So, dann kannst du natürlich dann auch schon wieder sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand von dieser Promotion rüberkommt, dann kann es ja nicht im Interesse der UFC sein, dass er direkt beim ersten Titelkampf oder beim ersten Kampf in der UFC einen Titelkampf bekommt und dann den UFC-Champion besiegt, weil das würde ja so dann zumindest bei uns so ankommen wie, ja, da hat ja Bellator den besseren Kämpfer in seinem Roster gehabt, so. So ja. Weißt du, so. Ja. Das willst du ja eigentlich dann auch verhindern. Was dann auch wieder gegen eine reelle Sportart sprechen würde oder gegen eine freie Sportart, wenn man das so sagen kann, weil eigentlich möchtest du ja, der Beste soll auf den, sag ich mal, Zweitbesten treffen, also der Champion soll auf den Besten treffen und wenn das vielleicht verhindert wird, weil man denkt, ah, ich kann aber nicht das Risiko eingehen, dass jetzt ein Bellator, ein ehemaliger Bellator-Kämpfer in seinem ersten Kampf einen Titelkampf bekommt, zum Beispiel jetzt Eddie Alvarez, sage ich jetzt mal, finde ich das schon wieder scheiße, irgendwie. Also eigentlich sollte es doch so sein, okay, der Typ, der hat's drauf, der hat bei Bellator dementsprechend Leistung gezeigt und er wäre jetzt eigentlich dran, das ist natürlich immer die Voraussetzung, wir hatten diesen Fall, glaube ich, bislang nicht, aber wenn es so einen gäbe, gehe ich davon aus, dass sie nicht direkt den Titelkampf, dass er nicht sofort einen Titelkampf bekommt. Ich weiß nicht, ich finde das doof. Ich finde, man kann das sagen. Bellator ist halt, er war halt Bellator-Champion. Ich verstehe definitiv deine Sichtweise, absolut ohne Frage. Ich verstehe aber auch ohne Frage die Sichtweise der UFC, dass man da aus Company-Sicht sagt, wir möchten eine andere, die einzige Konkurrenz-Company, denke ich mal, oder? Die so ein bisschen gefährlich werden könnte, oder? Wenn da Vivendi hintersteht oder Viacom? Ich muss mal kurz überlegen. Wer war denn das noch? Den MTV-Leuten, ne? Ja, nee, Bellator ist ja wahrscheinlich so die nicht größte Konkurrenz, trifft's ja nicht richtig, aber ja, es ist. Wieso trifft's das nicht? Auch wenn es keine richtige Konkurrenz ist, ist es aber dennoch dann die größte. Ja, wenn es ist aber keine Konkurrenz. Es ist halt einfach so wie, vielleicht nicht ganz so gravierend, aber so ähnlich wie WWE TNA. Also das ist halt, du hast halt nicht das Gefühl, als ob jetzt die UFC vor Bellator sich in Acht nehmen müsste. So wirkt's auf mich jetzt nicht. Mhm. Es wirkt halt eher so, als ob die UFC ganz oben steht und dann hast du halt Bellator, ONE FC, dann wahrscheinlich eher noch WS, wie heißen die, World Series of Fighting. Die hast du dann noch, die haben NBC im Schlepptau. Ja, ich weiß nicht, das fühlt sich für mich nicht an wie richtige Competition so. Also, ja. Aber wenn du so willst, dann ja, das ist wahrscheinlich die Organisation, die am nächsten an der UFC dran ist. So kann ja, und dass man sagen. Da definitiv vermeiden möchte, dass man on-air den Namen nicht droppt, das kann ich wirklich, muss man sagen, völlig verstehen. Das würdest du also auch verstehen können, wenn das Matthias Sammer bei einer Pressekonferenz des FC Bayern macht, wenn sie nicht den Namen Real Madrid in den Mund nehmen, was ja auch eine Marke ist. Nein, kann man, ja, weiß, wo du herkommst, aber ist der Vergleich, anders. Derbst finde ich nicht. Es ist beides mal so, dass es zwei Organisationen gibt. Jetzt kann man natürlich sagen, entweder man spricht von die Bundesliga ist die UFC, einfach nur mal jetzt als Gedankenmodell, und Bellator wird von Real Madrid repräsentiert, so von der spanischen Liga. So kannst du rangehen oder du machst es halt mit Vereinen. Aber unterm Strich geht es doch darum, dass es eine sportliche Leistung gibt. Ja, das ist MMA. da gibt's Leute, die sind ja weniger gut und welche sind halt sehr gut und wie auch immer. Und es gibt halt den Champion von Bellator, der früher bei Bellator war, der legiter Bellator Champion war. Und das ist ja ein Verdienst in dieser Sportart. Er wurde der beste Bantamweight bei Bellator, sage ich jetzt mal. So, ist ja, das ist ja wie, der wurde Torschützenkönig in der Bundesliga. Ist er jetzt bei Bellator Champion geworden oder nicht? Ist er. Ja, die UFC ist die Nummer 1 in einem Markt, der ja überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was du gerade da in der Bundesliga oder in dem Fußballbusiness versuchst aufzuziehen. Ja, es geht nicht um den Sport. Es geht um, aber die UFC und Bellator sind ja jeweils zwei Brands, zwei Marken. Ja, aber Bundesliga und Spanische Liga genauso. Na, Quatsch. Natürlich, die versuchen doch auch, sich im Ausland zu vermarkten und TV-Rechte zu verkaufen. Ohne Frage, ja, aber es geht genauso um Werbeeinnahmen, es geht genauso um TV-Deals, es geht genauso darum, die geilsten Spieler in deiner Liga zu haben. Es geht genauso darum, den Leuten klarzumachen, dass es hier Competition gibt, dass es hier interessante Duelle gibt. Es ist doch unterm Strich einfach nur beim Fußball nicht so. Also ich glaube, deswegen kann man damit bei der UFC besser leben, weil das näher an so Sachen wie Wrestling und so dran ist. Auch wenn das viele MMA-Fans nicht hören. Aber es hat schon einen Grund, warum die Überschneidung zwischen Wrestling und MMA-Fans so groß ist. Die ist wirklich groß. Ja. Man hört es ja immer wieder, ne? Ja, ja. Also und das hat schon einen Grund, warum das so ist. Viele Seiten und viele Podcasts behandeln halt beides. Mhm. Ja. Und ich kann aber auch verstehen, dass die UFC oder Mixed Martial Arts Fans sagen, ja, mit dem in Anführungsstrichen Kinderquatsch der WWE wollen wir ja nichts zu tun haben oder wollen wir nicht in Verbindung gebracht werden. Müssen ist mir sie aber ja nicht. Scheißegal. Müssen sie ja nicht. Müssen sie ja nicht. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt deswegen WWE gucken müssen. Nee, aber um das nochmal kurz zu sagen, ich hatte heute und als ich SmackDown gesehen habe, wieder Riesenspaß. Es macht mir wirklich Riesenspaß. Muss ich wirklich sagen. Das ist schön, das ist schön. Ja. Nee, also ich habe damit ein Problem, dass sie diese sportlichen Erfolge oder andere Organisationen nicht nennen. Natürlich verstehe ich es auch. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt hier da sitze und mir überlege, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, aber ich finde es halt einfach scheiße. Wenn ich als Sportart ernst genommen werden will, dann muss ich halt also mit in Anführungsstrichen offenen Karten spielen und kann dann auch nicht so, was wir letzte Woche hatten, diese Records da verschweigen, in Anführungsstrichen, und einfach so tun, als ob zwischen 2007 oder zwischen 2009 und 2015 oder 14 keine Kämpfe stattgefunden haben von Kämpfer XY, nur weil er da bei Bellator oder sonst irgendwo war. Das finde ich total affig. Also, weil es wird so nicht sein, dass Leute da sitzen und sagen, oh, da muss ich aber direkt, also da UFC, das wird so nie passieren, niemals wird das so passieren. Und vor allem, wie du sagst, würde die UFC auch beweisen, ja, haben wir im Endeffekt, wie soll man sagen, also keine Angst vor der Konkurrenz. Nö, wir haben keine Konkurrenz. Sie haben ja keine Konkurrenz, sind wir mal ehrlich. Medical Suspension zu 177, hast du das mitbekommen? Nee. Ach so, nee, die sind ja uninteressant, oder? Was ist da jetzt? Da ist ja halt. Nö, Joe Soto möchte ich jetzt schon weiterverfolgen. Ja, kannst du ja. Ja, aber ja, 6 Monate jetzt erstmal nicht. Ja, nee, das ist ja so, dass der einen Attest vom Arzt bringen kann vorher. Ach so, wenn er den bringt, ist ja okay. Das machen die dann in der Regel, wenn du ins Krankenhaus musst nach dem Kampf und so, kriegst du erstmal so eine relativ lange Sperre. Mhm. Und die sagen dann, ja, wir brauchen dann noch nachträglich irgendwie vom Arzt einen Attest oder wie man das dann, wahrscheinlich ist es ein Attest. Das kann natürlich trotzdem sein, dass der jetzt länger als ein halbes Jahr ausfallen wird. Weiß man ja nicht. Weiß jetzt nicht genau, was er sich da alles wehgetan hat in dem Kampf, aber würde ich jetzt auch nicht so schlimm finden. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass Joe Soto da eine Wahnsinnsleistung abgeliefert hat. Ich fand eher, dass fand ich schon. Eine Wahnsinnsleistung. Ja. Fand das wirklich sehr, sehr geil, was der da gemacht hat. Ja, warst du überrascht, dass TJ Dillashaw praktisch nicht dominanter war? Ich war überrascht, dass sein bestes Footwork in the game nicht so zum Tragen gekommen ist. Das hat Joe Rogan mal gesagt, ja. Aber darüber das kann man nicht... Das hab ich gesagt, als wir die Fight-Ausgabe gemacht haben. Ja, das kann man natürlich. Der Punkt ist, ich bin noch nicht überzeugt von TJ Dillashaw. Ich war es auch nicht nur wegen diesem Kampf, sondern ich war es auch nicht vor diesem Kampf. Ich bin immer noch der Meinung, dass TJ Dillashaw von dem extrem harten Weightcut profitiert hat von Hennenbrau und vielleicht auch so ein bisschen davon, dass Hennenbrau ihn so unterschätzt hat. Aber nicht jetzt so unterschätzt wie, ja, den mache ich ja mit links fertig, sondern so, ja, ich muss auf den aufpassen. Ich weiß, dass das harte Konkurrenz ist für mich, aber eigentlich, weißt du, so dieses Ding, eigentlich muss ich den besiegen. Das war so auch meine Befürchtung, dass in diesem Kampf, gegen Hennenbrau, dass da der Stern von TJ Dillashaw wieder sinkt. War echt meine Befürchtung, das werden wir natürlich jetzt erstmal nicht herausfinden. So, jetzt hat der gegen jemanden gekämpft, wo auch TJ Dillashaw ja eigentlich nur verlieren konnte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das, selbst wenn er den in der ersten Runde weggemacht hätte, hätte ja jeder gesagt, ja klar, muss er ja machen, ist ja der Champion, also was anderes kannst du ja auch nicht erwarten. Mhm. Und ich denke mal, dass der Druck vielleicht sogar noch ein Ticken größer ist dann in so einem Kampf, meinst du nicht? Ohne Frage. Also was heißt größer, ob der Druck größer war als vor der Titelverteidigung der ersten, weiß ich nicht, aber es war zumindest eine extremst andere Situation als vorher. Also ich muss wirklich sagen, die ersten beiden Runden, man kann sagen, die hat er verpennt, aber die gebe ich klar an Soto. Nee, also Runden gebe ich keine einzige an Soto. Also für mich waren das 4, dann die 15 natürlich auch ganz klar für TJ Dillashaw. Also das TJ Dillashaw hat jedes Mal die meisten Treffer gelandet und auch, also die entscheidenden Treffer hat er einfach gelandet und mehr Treffer hat er gelandet. Und er hat den Kampf die ganze Zeit bestimmt. Also das fand ich überhaupt nicht. Überhaupt, aber zu gar keinem Fall ist das meine Ansichtssache. Überhaupt zu gar keinem Prozentfall. Also du bist der Meinung, dass Soto diesen Kampf bestimmt hat? Nein, diesen Kampf nicht, aber die ersten beiden Runden, die Hälfte der dritten Runde, hat Soto mindestens gleich auf gehalten oder gegengehalten. Ja, also gut mitgehalten, das würde ich auch sagen. Aber dass die beiden gleich auf waren, nee. Also aus meiner Sicht absolut nicht. Für mich war einfach die Pace, die auch TJ Dillashaw gegangen ist. Man hat aus meiner Sicht jederzeit gemerkt, dass es schon ein anderes Level ist, was da aufeinander trifft. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Soto TJ Dillashaw wehtun kann. So. Also das war halt nicht so, ja, hier, wie soll man sagen, hier kriegst du einen leichten Gegner, Hauptsache wir haben den Pay-Per-View, so hat es sich nicht angefühlt. Sondern es war ja, so hat es sich wirklich angefühlt. Es war schon ein richtig guter Gegner für ihn, aber halt einfach noch nicht auf diesem Level. So hat sich das für mich angefühlt. Also klar, was diese Punkte angeht da für die Runden, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ich kann dir jetzt halt sagen, also die Runden so, was man so dann mitbekommen hat, wenn man die verschiedenen Seiten liest, also das war eigentlich schon einhellig die Meinung, dass Dillashaw da jede Runde gewonnen hat. Also es ist jetzt nicht nur, was ich jetzt so gesehen habe. Also es gab eine Runde, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite war, da hat er zwei schöne Treffer gelandet und da kann man vielleicht drüber streiten, ob man ihm da eine Runde gibt oder nicht. Aber im Großen und Ganzen hat Dillashaw für mich diesen Kampf ja schon beherrscht. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass Dillashaw hier irgendwelche Probleme hat. Er hat vielleicht dann irgendwann so ein Kopfproblem gekriegt, weil er wahrscheinlich auch gehofft hat, den vorher K.O. zu schlagen. Weil es ist ja für ihn auch scheiße. Ich meine, guck mal, wenn der jetzt wirklich über die volle Distanz gegangen wäre, wäre es natürlich jetzt nicht so geil gewesen als Champion. Also gegen einen eigentlich deutlich schwächeren Gegner, vermeintlich schwächeren Gegner. Also ich fand es schon wichtig, dass er ihn dann noch gefinisht hat zum Schluss. So einfach fürs Grundgefühl. Aber so gefühlt, wenn ich jetzt mal diesen Barao-Kampf nehme und den Soto-Kampf, fand ich, hat Soto Dillashaw mehr Probleme bereitet als Barao Dillashaw bereitet hat. Ja. Das sind natürlich zwei unterschiedliche Kämpfer und kann man vielleicht auch nicht direkt vergleichen. Aber hat natürlich so ein bisschen das untermauert, was ich mir im Vorfeld gedacht habe, dass TJ Dillashaw ein starker Fighter ist, gar keine Frage. Aber Barao eigentlich der Bessere ist. Ich will diesen Kampf halt unbedingt sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will da irgendwie, wie soll man sagen, Gewissheit verschaffen möchte ich mir da. Also das steht noch so für mich so ein bisschen aus bei diesem Kampf. Wer ist da jetzt wirklich der bessere, Barao oder Dillashaw? Ja, da, also ja, schade. Das hat man ja auch so ein bisschen im Dunkeln, was da jetzt abgeht, ne, mit Hen Barao. Ja, es sieht jetzt wohl so aus, dass er jetzt erstmal noch einen Kampf bestreiten muss. Und dann sieht man weiter. So muss man es mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass. Also wichtig ist, dass er natürlich in seinem nächsten Kampf das Gewicht erreicht. Also wenn es da wieder Probleme gibt, ja. Dann hat ja Dana White schon gesagt, dann muss er ins Featherweight hoch. Ansonsten wird es wahrscheinlich so sein, dass entweder Barao auf Aston Sau trifft oder Barao auf, also wenn Aston Sau seinen Kampf da gewinnt, warte mal, doch, der hat den Kampf, genau, oder dass Barao auf den Sieger Mitsugaki gegen Dominic Cruz trifft. Ich möchte jetzt nicht irgendwie stören, aber ich glaube, ich habe eingekackt gerade beim Pupen. Na, dann mach das weg. Nö, das, ja. Ja, würde ich wegmachen. Aber meinst du, der geht hoch kurz nochmal? Na, wenn er jetzt wieder Probleme hat mit dem Gewicht, macht's doch nur Sinn. Er hat die Geschichte 9 Jahre dominiert. Ja, aber nicht in der UFC. Nein, nicht in der UFC. Muss man dazu sagen. Also, wenn er weiterhin diese Probleme hat mit dem Weight Cut, dann macht's ja keinen Sinn, da irgendwie im Bantamweight sich. Also, das Problem ist doch folgendes. Ja, wenn das so wirklich ist, wie man uns seitens des Barao-Camps so ein bisschen verkaufen will oder weiß machen will, dann hat er diesen letzten Kampf so ein bisschen auch wegen dem Weight Cut verloren. So, und weil er verletzt war im Vorfeld noch und nicht praktisch so problemlos auf sein Gewicht kommen konnte und etc. pp. Und wenn das wirklich so wäre, dann hat er ja schon die ersten Probleme sozusagen, mit denen er sich rumschlagen musste, hinter sich. Also er hat den Weight Cut nicht geschafft, er hat den Weight Cut nicht geschafft und deswegen dann den Kampf verloren. So. Also da macht es doch keinen Sinn, für ihn da zu bleiben. Warum soll er dann nicht im Featherweight kämpfen? Ich verstehe das sowieso nicht, weil jeder cuttet Weight wie so ein Geisteskranker. Mhm. Und unterm Strich haben wir wahrscheinlich schlechtere Kämpfe, als wir hätten, wenn sie nicht so extrem Weight cutten würden. Und wenn alle keinen Weight cutten würden, würden sich trotzdem wieder dieselben treffen, nur halt in einer gesunden Gewichtsklasse. Ja. Bestes Beispiel war dieser Sam Stout gegen KJ Nunes Fight vor ein paar Monaten, wo beide gesagt haben, weißt du was, komm, scheißen wir auf diesen Weight Cut, wir treffen uns einfach beim, was war das, ein 169 Pfund oder was das war, ich weiß es auch nicht mehr. Und die beiden haben einen super Fight abgeliefert, weil sie halt einfach diesen ganzen Stress nicht hatten. Und haben das ja im Nachhinein auch gesagt. Und das war das geilste Camp ever bis jetzt. Weil halt einfach diese Weightcut-Scheiß da nicht noch im Weg steht. Soll ich dir mal sagen, warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hanbury auch nicht hochgeht. Weißt du warum? Wird er nicht entscheiden können selber. Hä? Natürlich, wenn er sagt, ich bin immer und in wie viel ist denn das, wie viel Pfund? Dana White hat sich da relativ klar zu geäußert. Aber jetzt warte doch mal. Jose Aldo und Hen Barao sind doch beide bei Nova und Yao, ne? Und Jose Aldo hat dieselben Probleme, ja. Und soll der eins hoch auch noch, oder was? Ja, darauf läuft es ja sowieso hinaus, dass der Pettis-Fight dann im Lightweight stattfindet. Okay, dann wäre das alles okay. Alles andere wäre auch, für Dana White macht das doch so keinen Sinn. Oder für die UFC. Macht doch so keinen Sinn, wenn du jedes Mal die Befürchtung hast, dass der Typ da jetzt, okay, jetzt ist er da nur irgendwie, oder ist mehr oder weniger mit dem Schrecken davongekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es macht doch keinen Sinn, jedes Mal so mehr oder weniger zu hoffen, dass er jetzt sein Gewicht da irgendwie erreicht, ähnlich wie bei John Lineker, wo du im Vorfeld immer nie weißt, schafft das jetzt oder schafft das nicht. Da kann ich schon verstehen, dass die UFC dann sagt, Junge, jetzt hast du uns einmal ein Pay-Per-View gekostet. Und was weiß ich, der nächste Kampf, wenn er da wieder Probleme hat, ja, keine Ahnung, ob sie dann sagen, ich weiß auch nicht, wie sie das dann durchsetzen, aber es kann schon sein, dass sie dann sagen, nee, wir geben dir keine Kämpfe mehr im Bantamweight. Keine Ahnung, wie das dann rechtlich ist, ob man das einfach so sagen kann. Es gibt ja auch einen Vertrag. Ja, also du kannst ja nicht jemanden dazu verdonnern, dass er jetzt fressen muss, sag ich jetzt mal, was natürlich nicht der Fall wäre, aber ich weiß nicht, inwiefern, aber die werden ja auch mit dem normal reden können. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man da nicht miteinander reden kann, und es kann ja auch nur in seinem Interesse sein, dass er seine Kämpfe bestreiten kann, Geld verdienen kann, und ich kann mir auch vorstellen, dass der im Featherweight eine große Rolle mitspielen kann. Ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ich müsste ihn da erstmal kämpfen sehen gegen Top-Contender, aber ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie nur durch sein Gewicht die Kämpfe gewinnt auch, aber nicht nur. Ja, am schönsten finde ich es für TJ Dillashaw, weil er für mich in meiner Wahrnehmung immer noch nicht so der Bantamweight-Champ ist. Ist er bei mir einfach noch nicht. Weiß nicht. Also für mich ist er immer noch so ein, da schwingt noch viel Zufall irgendwie mit. Also der hat ja, mich aber einfach noch nicht. Es war für ihn eminent wichtig, dass er in den Championship Rounds sehr überlegen war. In der fünften Runde, da wirkte er schon extremst überlegen, muss man wirklich sagen. Und das hat ihn vielleicht noch ein bisschen legitter dann am Ende hat dastehen lassen. Und der Knockout, der natürlich schon spektakulär war, der hat nochmal vieles dazu beigetragen. Übrigens, Stern.de hat gerade geschrieben, IS enthauptet offenbar weiteren US-Reporter. Ja, ja, klar, weil also, die das Video immer überprüfen. Stand bei Foley auch da. Ja, aber da haben sie auch immer erst gewartet, bis das Pentagon sagt, ja, Video ist echt. Um sicher zu gehen, dass da nicht der Tod eines Menschen vermeldet wird, der dann gar nicht tot ist. Ich sag nur, wer war das damals, als Shane Del Rosario, als Dana White schon geschrieben hat, Mensch, rest in peace, Alter. Ja, ja, ja. Und ja, der dann noch eine Woche, leider nur noch eine Woche, aber dann noch am Leben war, ist natürlich immer ein bisschen unglücklich. Nee, also der Punkt ist natürlich auch, dass Soto überhaupt nicht auf so 5 Rounds trainiert hat. Also das kann eigentlich auch nicht anders sein, weil das hört man ja immer wieder der von den Kämpfern. Der hat ja 21 Tage vorher einen 5-Round-Fight, ne? Oder ja, ja, am 7. Tage. August hat er nochmal gekämpft, 7. oder 8., also irgendwie in dem Dreh rum hat er nochmal gekämpft. Und war ja auch in good shape, wenn man das mal so sagen will. Aber man hört ja von diesen Kämpfern immer wieder, dass diese Camps so extrem unterschiedlich sind zwischen, also wenn ich so einen Main-Event-Fight habe und halt nur so einen 3-Runden-Fight, da wäre es ja jetzt auch eigentlich ein Witz gewesen, wenn Soto Dillashaw jetzt in den beiden letzten Runden überlegen gewesen wäre. Also eigentlich wäre es ein Witz gewesen. Und das hätte, für mich war das Wichtigste für TJ Dillashaw, dass er zum einen das Ding gefinisht hat, ja, und zum anderen diesem Kampf natürlich klar seinen Stempel aufgedrückt hat. Also alles andere wäre für ihn natürlich, und unterm Strich ist es auch für ihn scheiße gelaufen, weil es wird jetzt halt keiner sagen, ja klar, der hat seinen Titel hier verteidigt, sondern jeder wird immer so denken, ja mein Gott, es war halt gegen jemanden, der zum ersten Mal in der UFC gekämpft hat und eigentlich sich auf einen ganz anderen Kämpfer vorbereitet hat. Das ist halt das, was ich finde es nur deswegen schade, weil ich hätte halt gern Gewissheit gehabt, wie gut er wirklich ist. Ja. Also, ja, ich habe halt immer noch das Gefühl, dass er sehr, sehr stark ist, aber ja, ich habe noch keinen Beweis dafür, dass er wirklich der Beste ist. Was ich interessant fand, dass Dominic Cruz hat ja gesagt, wenn das Ganze am Donnerstag oder am Dienstag, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wenn das Ganze am Donnerstag oder am Dienstag bekannt geworden wäre, hätte er einspringen können. Aber dadurch, dass es nur noch 1,5 Stunden bis zum Dominic Cruz. Ja, der hat ja auch seinen Kampf dann bei 178. Und das Problem war halt einfach, er hatte ja nur 1,5 Stunden Zeit, Weight zu cutten. Und der musste, glaube ich, von 145 Pfund runter, also hätte er nicht geschafft. Aber er hat gleich gesagt, ja, hätte ich dann gemacht. Und das wäre natürlich geil gewesen für die UFC, wenn sie sowas dann hätten bringen können. Mhm. Und für Cruz, ja, wäre halt all in gegangen. Interessant wäre es gewesen. Interessant wäre es gewesen. Dominic Cruz sowieso mit eines der heißesten Dinger, auf die ich mich bei 178 freue. Für mich ja immer noch eine Sage, ein Mythos. Ähnlich wie Loch Ness, kann man sagen. Habe ich noch nicht gesehen. Aber ich freue mich sehr. Wenn der wirklich so einen Impact hat, dann soll der mal richtig schön. Bantamweight, ne? Du musst dich da sehr vorsehen, weil du wirst unter Umständen sehr enttäuscht werden von Dominic Cruz. Ja, dann ist das halt so. Dominic Cruz ist eher ein langweiliger Kämpfer. Also Dominic Cruz, aber ich kann ja inzwischen schon differenzieren, ob der was kann. Ja, klar, aber man will ja, da sind wir uns, denke ich mal, eigentlich schon Leute sehen, die auch ein bisschen flashy so da agieren. Also du willst, so cool das mit Daniel Cormier und John Jones ist, ich habe irgendwie keinen Bock auf Daniel Cormier als Champion. So diese Kämpfe von Daniel Cormier sind irgendwie so öde teilweise. Das liegt natürlich mit Sicherheit auch an den Gegnern, die er da bis jetzt hatte, die halt wirklich keine Chance hatten. Deswegen freue ich mich ja auch auf den John-Jones-Kampf, weil ich glaube, dass Daniel Cormier da zum ersten Mal zum ersten Mal richtig getestet wird. Und Dominic Cruz wäre mit Sicherheit ein hervorragender Champion, aber du darfst natürlich jetzt, ich möchte dir nicht den Mund zu wässrig machen. Also es ist eher ein etwas langweiligerer Kämpfer. Nicht von seinem Stil her, sondern wie er Kämpfe bestreitet so. Also es ist halt, es ist kein Showtime Pettis. Nicht, dass du jetzt da mit der Erwartung reingehst, das wird ein Feuerwerk. Ich glaube eher nicht. Nee, okay, ja, aber ich bin der Meinung, dass ich schon differenzieren kann und sage, okay, Dominic Cruz, der ist ja auch im Bantamweight, ne? Ja. Mensch, da mit Hen Barrow, da fällt dir dann einer weg, dann hast du noch den Asuncao und den McDonald und so, ne, und diesen Japaner oder was das da ist und Dillashaw dann halt als Champion. Das ist halt alles ganz geil so. Aber wenn dann der Dominic Cruz fit bleibt und so, dann wird er da oben durchmarschieren und wird dann wieder ganz oben angreifen. Also, ob der dann flashy ist oder nicht, werden wir sehen. Aber ich bin der Meinung, dass das Bantamweight so einen braucht, der oben da mitmischt, wenn auch noch Hen Barrow wegfällt. Ja, das mit Barrow muss man jetzt mal abwarten. Also so geil ist die Division nicht. Ja, du hast ja schon ein paar Leute, die interessant sind. Alcantara mit der, also den muss man definitiv auf der Liste haben. Bei Eddie Wineland weiß man halt nicht, ob er jetzt weitermacht oder nicht. Brian Caraway ist mit Sicherheit auch noch ein Typ, der kämpft ja nicht als nächstes gegen Asuncao, ja. Glaub sogar, dass die als nächstes gegeneinander kämpfen. Also auch interessant. Und McDonald ist so jung. Da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Also der hat natürlich seinen Titelkampf schon bekommen, hat den verloren, hat gegen Faber verloren, alles klar. Aber in dem Alter, finde ich, kannst du das ohne weiteres wegstecken und nochmal angreifen. Also ja, es gibt mit Sicherheit andere Divisions, die mehr Contender haben, da gebe ich dir natürlich recht, absolut. Aber ich glaube, dass TJ Dillashaw schon noch genügend Leute da vor die Fäuste bekommen wird, auch im nächsten Jahr dann wahrscheinlich. Irgendwie hoffe ich, dass er gleich auf Dominic Cruz trifft und danach irgendwie auf den Sieger Barrow gegen Asuncao oder Barrow gegen Caraway. So, dass er dann so, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass TJ Dillashaw, ach nee, ich will mich da nicht festlegen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Weil die erste Performance, die wirkte so unglaublich gegen Barrow, dass ich natürlich die Befürchtung habe, dass das kein Zufall war. Also, wenn du 5 Runden so dominierst, da will ich mir auch nicht einreden lassen, was ja manche versuchen, dass es nur diese harte Rechte, was glaube ich, zu Beginn der ersten Runde war, die dann diesen ganzen Kampf verändert hat. Mit Sicherheit hat die dazu beigetragen, dass Barrow seine Probleme hatte. Aber er hat dann halt schon noch Zeit gehabt, wieder in den Kampf zu finden. Es ist schwer einzuschätzen. Deswegen hätte ich diesen Kampf so gerne gesehen am Samstag. Meinst du, werden wir nie mehr bekommen? Doch, kann ich mir gut vorstellen, dass der nochmal kommt. Aber das kann man jetzt überhaupt nicht absehen, weil das Entscheidende ist natürlich, wie es für Barrow bei seinem nächsten Kampf läuft, wie es für Dillashaw weitergeht. Kann er seinen Titel überhaupt verteidigen? Also wer ist denn für Dillashaw der Nächste? Habe ich ja gesagt. Also ich denke, entweder der Sieger aus Mitsugaki gegen Dominic Cruz oder der Gegner aus Asuncao gegen Brian Caraway. Wobei ich glaube, dass wenn Cruz gewinnt, wird er als Nächstes auf TJ Dillashaw treffen. Und könnte mir gut vorstellen, dass dann der Sieger aus Caraway gegen Asuncao auf Barrow trifft. So. Und dann sieht man mal weiter, wie sich dann so entfaltet. Also Barrow darf jetzt aber noch Bantamweight laut Dana White aber wenigstens nochmal antreten. Non-Title. Ja, der hat kein Problem. Das ist ja auch alles kein Thema. Er darf das auch machen, aber wenn es halt wieder die Probleme gibt, dann ist halt Feierabend. Weil er sagt halt, wenn du auf dem höchsten Level kämpfst und Kohle damit verdienst, dann ist es dein Job, dafür zu sorgen, dass du am Kampfabend oder am Weigh-In-Abend dein Gewicht auch einhältst. Und wenn du halt keinen Bock hast, Kohle für gute Ernährungsberater, sag ich jetzt mal, oder Leute halt zu bezahlen, die dir beim Weightcut helfen, ja, dann ist es halt nicht sein Problem, sondern es ist das Problem des Kämpfers und dann soll er sich halt was anderes einfallen lassen. Aber so geht es halt einfach nicht für die UFC. Und er sagt es ja immer wieder, das ist das Schlimmste, was du uns antun kannst, dass du hier dein Gewicht nicht einhältst. Und da reagieren die extrem sensibel drauf. Also schon, wenn du nur zu viel wiegst oder so, sind die sehr, sehr, sehr stinkig mit dir. Und wenn natürlich dann noch so ein Main-Event wegbricht wegen dir, bei einer Card, die sowieso Dreck ist, für ein Pay-Per-View, ja, nicht jetzt die Kämpfe an sich, also wenn, das nicht, aber es ist halt keine Card, mit der du großen Pay-Per-View-Remi-Demi machen kannst. Also ich kann es gut verstehen, dass die UFC da jetzt erstmal sagt, Junge, wenn du wieder so Probleme hast, dann komm uns nicht mehr mit Bantamweight, dann geh kacken. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, interessant. Ist ein bisschen schade, dass so die Welt jetzt für Hen Brower anscheinend zusammenbricht, nachdem er den Titel verloren hat, nach so einer Das ist genau, gut, dass du Demonstration, das sagst. Wenn du überlegst, wie der in diesen Kampf gegen TJ Dillashaw reingegangen ist, als das Monster, der beste Pound-for-Pound-Fighter, da hast du gedacht, das ist für Dana White der wichtigste Mann der Company. Ist es natürlich nicht gewesen, aber so, weißt du, so hat er ja von ihm gesprochen. Du kannst eigentlich sagen, dass er innerhalb diesen Jahres oder innerhalb von zwei Kämpfen, eigentlich innerhalb von einem Kampf und einem nicht bestrittenen Kampf, seinen kompletten Status eingebüßt hat. Das ist ein herber Fall. Also, ja, es ist echt, für ihn ist es ein hartes Jahr, weil es ist jetzt auch, wir können ja 20 Mal darüber sprechen, dass das jetzt doof gelaufen ist. Ich denke, für ihn ist es natürlich am schlimmsten. Weißt du, weil er hat sein Gesicht so ein bisschen verloren und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Brasilianer auch einen gewissen Stolz hat. Ja. Also ich will auch nicht unbedingt jetzt mit Hennen Brown gerade tauschen. Interessante Situation, wie er sich da dann präsentieren wird in seinem nächsten Kampf. Also das, ja, ich bin gespannt. Mit der Niederlage erstens mal muss er umgehen, dann mit der gescheiterten Wiedergutmachung der Niederlage, dann mit dem Druck, ich muss mich jetzt mit meinem Gewicht zusammenreißen. Mhm. Dann natürlich das nächste, ich muss meinen nächsten Kampf gewinnen, sonst kriege ich keinen Titelkampf mehr. Sonst bin ich ganz abgerutscht, so mehr oder weniger. Also das ist eine schon interessante Drucksituation. Vielleicht sind sie so gnädig und geben ihm einen Platz auf einer Brasilien-Card oder so. Die auch locker flockig headlinen kann. Ja, auf jeden Fall. Brasilien, denke ich mal. Braucht er sich da keine Sorgen machen, da steht die Hütte hinter ihm. Ja, merkwürdig, traurig. Er hat sich ja noch großartig vorgenommen, ich weiß noch, dass er groß in den USA Fuß fassen wollte, Englisch lernen wollte. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, hat er gesagt. Die große Maschinerie soll jetzt beginnen. Ja, er wollte sogar in die USA ziehen, um da ein bisschen zu trainieren, um seinen Horizont zu erweitern und so. Ich meine, im Endeffekt hindert ihn jetzt keiner daran. Und es wäre ja vielleicht jetzt auch eine gute Möglichkeit, was zu ändern. Also ist ja dieser Spruch, Stillstand bedeutet Rückschritt. So, da ist ja was dran. Und wenn, warum nicht mal was ändern? Er kann immer wieder zurückgehen und die Skills an sich hat er ja so oder so. Ja, ja. Und vielleicht wäre es gar nicht mal so dumm, wenn er in die USA geht und versucht, vielleicht sogar mit Mike Dolce zusammenzuarbeiten. Der ja, vielleicht, würde, warum denn nicht mit dem? Mit Sicherheit da auch noch ein bisschen was drehen können. Oder mit mir. Du auf jeden Fall, klar, aber es ist auch eine Geldfrage, Chris, darfst du an der Stelle nicht vergessen. Ja, also ich, wenn er das jetzt hier hört, ich würde ihm anbieten, dieselbe Diät zu machen wie ich. Das sind aber Lockrufe, das versteht er natürlich auch, dass du den erstmal in die Falle tappen lässt und dann 38% von seiner Börse da einkassierst. Bekommt er dann 38% von seiner Börse? Was? Er bekommt 38% von seiner Börse. Ach so, du bist schon wieder, ja, klar. Da macht man dir so schnell nichts vor. Aber ich biete es ihm nur an. Aber das Ding mit Mike Dolce ist natürlich extremst naheliegend, absolut. Und das kann nicht sein, dass der wirklich so... Entschuldigung. Das kann wirklich nicht sein, dass so ein unfassbarer Typ Probleme mit der Zielgeraden für den nächsten Fight bekommt, mit seinem Gewicht. Das kann einfach nicht sein. Wiederholt. Das ist unfassbar. Wiederholt. Und vor allen Dingen in diesem Nova und Yao Camp ist halt das Problem wirklich mehr oder weniger bekannt, weil Aldo ja auch immer diese Weightcut-Probleme hat. Okay. Also sie haben da ein Problem. Und das Ding ist, wir reden jetzt ja alle immer nur über Barao und wie das so lief. Aber es war ja nicht nur Barao, es war ja auch dieser Sejudo, wo sie alle Henry Sejudo, wo auch alle im Vorfeld gesagt haben, oh, das ist ein geiler Fighter und so, Flyweight, das wird interessant. Und der hat schon immer Probleme mit dem Weightcut gehabt. Und da hat Dana White ja jetzt auch klipp und klar gesagt, also im Flyweight kriegt er von uns keinen Kampf mehr, nur noch im Bantamweight, also der muss hoch, weil sie ihm im Flyweight keine Kämpfe mehr anbieten, obwohl er noch nie in der UFC gekämpft hat, ist ja auch eine Aussage. Dann gab es noch zwei, die bei den Weigh-ins an und für sich nur auf dem zweiten Versuch dann das Gewicht geschafft haben. Das Ding ist halt, man muss sich halt überlegen, inwiefern das mit diesen Weight-Cutten Sinn macht, was wir halt, oder was ich vorhin auch gemeint habe, es könnte doch gut möglich sein, dass wenn diese Jungs nicht so extrem Weight-Cutten müssen, dass die Kämpfe dadurch besser werden. Und das wollen wir ja als Zuschauer auch. Nur, du wirst halt immer der Größere sein. Und wir als Zuschauer überhaupt Kämpfe haben. Ja, das kommt natürlich dazu. Ne, das kommt ja noch hinzu. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man jede Division um einen Pfund nach oben und unten erweitert? Oder ist das totaler Quatsch, dieser Ansatz? Nee, wenn, dann müsstest du es so machen, dass du nimmst den heutigen Stand ja. und jeder der jetzt in der Bantamweight Division ist, kämpft ab nächster Woche in der Featherweight Division und so weiter und so fort. So müsstest du es eigentlich machen, weil alle 10, 15 Pfund eigentlich schwerer sind oder weil 20 Pfund manche schwerer sind als eigentlich die Gewichtsklasse, in diese kämpfen. Aber warum will ich denn als Mensch, der die Veranlagung hat, im Bantamweight zu kämpfen, jetzt mal als Beispiel, im Featherweight fighten? Du hast nicht die Veranlagung. In der Regel hast du die Veranlagung, im Featherweight zu kämpfen und versuchst dann so stark Weight zu cutten, dass du dann im Bantamweight den Gewichtsvorteil auf deiner Seite hast. Ja, also dass du praktisch schwerer bist, dass du mehr Wucht in deine Schläge packen kannst, okay, oder beim Wrestling halt auch den Gewichtsvorteil auf deiner Seite hast. Es gibt andere, die sagen, ich gehe lieber eine Gewichtsklasse hoch und bin dafür schneller. Ja, das muss man natürlich dann gucken, wo sind meine Stärken. Wenn ich halt unheimlich geil zuschlagen kann, wie so ein Halbgestörter, dann macht es vielleicht mehr Sinn, auf Schnelligkeit zu setzen. Und wenn ich aber die Wucht, also die Masse meines Körpers brauche, um und halt nicht so diesen Punch, Joe Rogan sagt immer wieder, es gibt Leute, die können so gut punchen, das kannst du nicht erlernen, sondern das ist mehr oder weniger in denen schon immer drin gewesen. So. Mhm. Und die so solche Skills haben, die haben es vielleicht nicht so nötig, ihr Gewicht dann noch mit ins Spiel zu bringen. Oder sag mal so, wenn sie das auch noch machen, dann sind sie vom Boxing her First Class. Oder ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das genau ausdrücken soll. Aber Fakt ist eins, dass mit diesem Weight Cut, dieses Problem wird es immer geben, weil es halt immer jemanden geben wird, der diesen Gewichtsvorteil haben möchte, egal was du da machst. Also selbst wenn du die jetzt alle eine Klasse nach oben schicken würdest, würde das über kurz oder lang wieder dazu führen, dass das andere wieder eine Klasse nach unten gehen, weil sie halt sagen, ja nee, das schaffe ich schon und so. Ja. Es gibt, wenn überhaupt, diesen Ansatz, aber da muss man sich auch wieder fragen, ob nicht die Kämpfe drunter leiden, am Kampftag die Weigh-ins zu machen. Beim Wrestling ist es, glaube ich, so, dass die am Kampftag gewogen werden. Und da kannst du natürlich dann dich nicht so runter... ist ja nicht hungern, dehydrieren, wie ausschwitzen, Flüssigkeit verlieren, dass du kaum noch laufen kannst, weil du musst ja am selben Tag kämpfen. Mhm. Aber es ist natürlich gut möglich, dass trotzdem welche das probieren und sich da an gewisse, ja, ich meine, es ist schwierig, einen Griff zu bekommen und es ist ja auch kein gravierendes Problem. Es war jetzt an diesem Wochenende ein gravierendes Problem und ich glaube, solange es keine wirklichen gesundheitlichen Folgen gibt in der UFC, dass da wirklich mal einer sich die Birne anhaut und keine Ahnung, ein Schädel-Hirn-Trauma erleidet oder einer umkippt durch den Weightcut und da halb krepiert oder vielleicht sogar drauf geht, so wie ja da in Brasilien damals der eine bei so einer Indie-Promotion, nenne ich es jetzt einfach mal, sein Leben lassen musste. Ich glaube, so lang wird da auch nicht viel passieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann auch nicht sofort was passiert, weil dann wird es erstmal heißen, ja, der hat ja auch, dann finden sie irgendwas in seinem Blut, weißt du? Hat ja auch hier Steroide zu sich genommen oder so. Ja, es ist schwierig. Für uns als Fans ist es halt ärgerlich, weil wir haben uns tierisch auf diesen Kampf gefreut und haben den Pay-Per-View schon gekauft und dann kriegst du halt so eine Nachricht. So. Für mich. Oder für dich ist es egal, du guckst es so oder so, aber es ist dennoch ärgerlich. Es ist ärgerlich. Ja, das ist ja das, was ich vorhin bei Hashtag angesprochen habe, wegen, dass ich ja ein bisschen spekuliert habe, dass es eventuell irgendwelche Budget-Dinger gibt, wenn man Frühbucher ist von irgendeinem Pay-Per-View und dass man jetzt wirklich abwartet, Tag vorher oder meinetwegen am Tag des Events und sich den Event kauft. Weil, dass man irgendwie Angst hat, dass da das Main Event oder sonst irgendwas, ein Fighter ausfällt oder nicht antreten kann. Ich finde es mit Pay-Per-Views noch gar nicht so schlimm, weil ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man es stornieren kann. Ich finde es interessanter mit Ticketverkäufen, weil da musst du dich ja, also da ist ja jetzt nicht nur 177 geplagt gewesen dieses Jahr, sondern 176, 178, also die letzten Events standen ja unter keinem guten Stern. 173 im Endeffekt auch, da haben sich auch Leute mit Sicherheit Tickets gekauft für Machida gegen Whiteman und dann hat sich Whiteman verletzt. Du musst ja auch mal überlegen, in diesem Jahr haben die ganzen wichtigen Champions, wurden alle operiert, alle. Ja. Cain Velasquez, John Jones wurde jetzt operiert. Johnny Hendricks wurde operiert, Chris Weidman wurde operiert, Ronda Rousey wurde operiert. Jose Aldo auch verletzt, ne? Pettis wurde operiert, Aldo war verletzt. Also du hattest nicht. Eigentlich nur Barrow und Dillashaw, sag mal jetzt mal. Du und hattest Demetrius Johnson. Und du hast noch im Flyweight hast du noch oben drauf John Dodson, der jetzt kaputt ist. Der kommt auch noch als wichtiger Contender hinzu. Ja. Also eigentlich nur Ronda die Konstante, oder? Die wurde auch operiert nach 175. Ja, aber die fällt ja jetzt nicht Monate aus. Die kann ja Anfang 2015 wieder antreten. Ja, schon, klar. Aber es ist halt immer scheiße, so wenn du halt so... Da, also so eine Operation kann ja nie gut sein, sag ich jetzt mal, oder? Also wird, nein, das ist immer ein bisschen blöde. Im Gegensatz zu Daniel Cormier, da würde ich sagen, mach mal endlich deine Operation. Die kann nur gut sein. Möglicherweise schon, ja. Ja, aber da unterm Strich hast du halt als Ticketkäufer schon so ein gewisses Risiko. Du möchtest jetzt 178 Jones gegen Gustafsson sehen. So, dann verlässt sich Gustafsson. Dann kommt der nächste, kommst du jetzt zum Beispiel. Ich habe mir Karten für Gustafsson gegen Jones gekauft. Denk so, scheiße, ich wollte unbedingt gegen Gustafsson sehen. Jetzt kommst du ins Spiel, weil du großer Daniel Cormier-Fan bist. Willst du ja auch Tickets kaufen. Auf einmal fällt John Jones aus. Mhm. Also bei Ticketverkäufen könnte ich mir vorstellen, dass die Leute ein bisschen vorsichtiger werden. Wenn, es ist natürlich ja. Pech, aber ich wäre vorsichtig. Es ist halt einfach... Die Gefahr besteht ja, du kaufst jetzt für Silva gegen Nick Diaz Karten und einer der beiden verletzt sich im Vorfeld, da kotzt er halt ab. Und wenn dir das mehrfach passiert, weiß ich nicht, ob ich da nicht meine Tickets, entweder dann, weiß nicht, ob es da auch dieses, wie heißt das in Deutschland, wo man die Tickets auf so einem Trivago, nee, wie heißt das? Nee, Trivago war, glaube ich, irgendwas mit Hotel, oder? Ja. Wie heißen die denn nochmal? Ist ja auch egal, aber da würde ich mir vielleicht dann bei irgendeinem Kartenschieber danach die Karten kaufen. Damit ich auch sicher sein kann, dass dieses Event dann so stattfindet. Und selbst dann kann ich mir nicht sicher sein, siehst du ja, einen Tag vorm Kampf fliegt da doch noch einer raus. Also das wird interessant sein, zu beobachten, wie die Ticketverkäufe da so laufen in Zukunft, ob man da irgendwas merkt. Ist dumm gelaufen. Also das ist sehr interessant, ja, das muss ich wirklich sagen. Und für die UFC war es natürlich auch, Dana White hat das ja auch gesagt, weil ein Reporter hat ihn gefragt, ob sie sich überlegt haben, dieses Event auch zu canceln. Und dann hat er gesagt, das hätten wir nicht machen können, das hätte für große Probleme gesorgt. Weil man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Pay-Per-View, wie nennt man das einfach, diese Anbieter von diesen Pay-Per-Views natürlich da auch viel Geld verdienen mit. Ja, klar. Und viel Geld verdienen wollen. Und ein unzuverlässiger Partner, der hüben und drüben die Events dann cancelt. Zweites Event hintereinander, mein Freund. Das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Die UFC hatte halt immer dieses Stein im Brett, dass sie gesagt haben, wir hatten einmal dieses Canceling drin bei 151. Und ich glaube, vor noch mehr Jahren ist auch mal ein Event gecancelt. Ich glaube, das 76 war es, das 176. war es, dritte Mal, das was gecancelt wurde in der UFC. Aber das ist das zweite Mal. Ich glaube, es war vor dieser... Also in längst vergangenen Zeiten, irgendwie in einem Land vor unserer Zeit. 50 rum war, glaube ich, auch mal ein Event, was gecancelt. Aber egal, sie haben da einen guten Track-Record praktisch. Und jetzt dann gleich zwei Events hintereinander zu canceln, das kannst du eigentlich nicht bringen. Es gab wohl die Überlegung kurzfristig, das komplette Event auf Fox Sports One zu setzen. Ach, gab's echt die Überlegung? Gab's angeblich, dass sie sagen, okay, wir bringen's auf Fox Sports One, aber ging halt nicht wegen, oder wurde dann halt verworfen aufgrund eben dieser dann wahrscheinlich bevorstehenden Probleme mit diesen Pay-Per-View Verbreitern, keine Ahnung, was das für Firmen dann sind, aber ja, es ist halt richtig scheiße gelaufen wie die UFC mit 177. Und wenn du 178 anguckst, da hast du eine mega geile Card. Mal abgesehen jetzt vom Main Event, aber der Rest der Card ist unfassbar. Das ist ein richtig fetter Pay-Per-View. Und kann man nur hoffen, dass sie da mehr Glück haben, was die Card angeht. Ja. Werden sie auch haben, bin ich mir sicher. Ja, gut, da müssen wir abwarten. Man muss da, kann sich da auch ja, jemand. Muss man natürlich abwarten, verletzt sich da auch jemand, vielleicht Ketzingano kommt zurück nach langer Verletzungspause. Ketzingano kommt zurück, vielleicht hat Conor McGregor 50 Zentner zu viel drauf, man weiß natürlich nie, aber irgendwann musst du eine Geschichte auch mal abreißen, oder? Ja, du musst vor allen Dingen sehen, du hast zwei Langzeitverletzte, da ist immer eine gewisse Gefahr dabei, mit Dominic Cruz und Ketzingano, die zurückkommen. Ja, ja, dann hast ja. du jemanden wie Conor McGregor. Meinst du, dass sie sich verletzen im Sparring jetzt nochmal, oder wie? Ja, oder halt einfach noch nicht, ja, dass sie halt einfach sich nochmal verletzen können. Also bei so Langzeitverletzten bin ich immer ein bisschen skeptisch. Hast ja im Fußball auch ganz oft, dass es so Typen gibt, die einfach die Seuche am Fuß haben. Sammy Khedira, Kreuzbandriss, jetzt Muskelbündelriss. Ja, wir fallen ja noch so Typen wie Panda oder der von Hannover da, Andresen oder wie der heißt. Andresen. Ja, also solche Typen, die halt einfach gefühlt nur verletzt sind. Also das Entschuldigung, Panda spielt auch bei Hannover. Ja. Also, nee. Ja, dass man da mal einen Überblick verliert beim Spieler, der gefühlt das letzte Mal, weiß ich nicht, bei der WM 74 aufgelaufen ist, das kann schon mal vorkommen. Er hat das letzte Mal, um das mal kurz aus der Welt zu schaffen, am Samstag gespielt. Naja, immerhin. Ja, also, wenn dann am Sonntag, oder? Nun drehen wir doch nicht das Wort. So, auf jeden Fall. Es kann natürlich da auch immer was passieren, aber wir hoffen natürlich, dass es nicht so ist, weil die Kämpfe, die angesetzt wurden bislang, sind halt alles geile Kämpfe, bis auf den Main Event, da habe ich nicht so Bock drauf. Nee, das Main Event auch, es wirkt so ein bisschen, naja, dass wir einen Titelkampf auf der Karte haben, aber... Das ist das Interessante, dass das trotzdem das Main Event bleibt. Also eigentlich gefühlt ist alles andere ist geiler. Ja, ist es ja nicht, alles andere ist ja für die Peoples der Shit. Cerrone, ja, Alvarez. Es ist natürlich auf der Card der Main Event, aber gefühlt könntest du doch mit den anderen Kämpfen mehr verkaufen, meinst du? Wirkt halt so. Also, als Headliner? Aber sie machen ja, die ganze Werbekampagne ist ja auch auf nicht nur auf Carriasso gegen Johnson ausgerichtet, sondern die Werbekampagne ist auf 6 Kämpfer ausgelegt, auf McGregor gegen Poirier, dann natürlich Johnson gegen Carriasso und Eddie Alvarez gegen Donald Cerrone. Ja, und dann wahrscheinlich Zingano so als im Fahrtwasser, zieht da glaube ich auch noch ein bisschen was mit, ne? Ja, ich gehe jetzt nur von diesen Postern, die sie jetzt dann praktisch gedruckt haben, aus. Ich wollte noch mal kurz noch mal zurückspielen, bevor wir noch mal zu 178 was sagen. Wie fandest du das, als sie das in so einer Vignette-WWE-Style so ein bisschen mit so verzerrtem Bild aufgedröselt haben für den Zuschauer, dass sich ja jetzt Hen Barrow nicht antreten kann aufgrund seines Gewichtsproblems? Wie fandest du so eine Geschichte? Angeguckt. Hast du nicht angeguckt? Nee. Da hab ich haben sie so richtig wie so ein, gemacht. Da haben sie halt so Sportscenter-Ausschnitte gezeigt und das so verrauscht und so. Weißt du, so als wenn da so ein dickes Problem irgendwie anstehen würde. Das fand ich nicht schlecht, hat mich aber sehr an die WWE erinnert. War aber nicht so geil wie bei der WWE. Ja, ich hab's nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Ich fand das Interview ganz gut, was sie gemacht haben mit Barrow. Kurz vorm Pay-Per-View, wo Joe Rogan dann schnell nach hinten gerannt ist und Hannon Brown interviewt hat. Das fand ich cool. Wie war das? Ja, war halt interessant, mal so sehen, wie Barrow jetzt so drauf ist und ihn dabei zu beobachten, wie er dann... Ja, aus seiner Sicht erklärt, was das Problem war, was er natürlich nicht gemacht hat. Im Endeffekt gab es keine Antwort so direkt, sondern er hat halt gesagt, ich bin zu schnell aufgestanden, hab mir die Birne angehauen und dann haben sie mich ins Krankenhaus gebracht und gesagt, so jetzt, das war's. Also es war jetzt nicht so aufschlussreich. War es denn auch so, wirklich? Also ist er? Das ist die offizielle Variante. Okay. Also... Es gibt mehrere Varianten, die inoffiziell sind. Die einen sagen, der hatte Schiss, die anderen haben gesagt, der wollte. Ach komm. Ja, man darf dieses Ach komm sagt man so leichtfertig, aber von jedem fucking Kämpfer, den ich bis jetzt in einem Podcast zu diesem Thema gehört habe, hört man immer wieder, wenn ich da hinten drinne sitze, scheiß ich mir in die Hose und frage mich, warum mache ich den Scheiß? Ja, haben wir ja jetzt auch bei Struve erst gesehen, ne? War das Struve? Ja, aber bei dem war es ein anderes Problem. Was hatte der? Ja, Stephen Struve hatte das Problem mit seinem Herzen und hat dann seinen ersten Kampf bestritten und hat sich da reingesteigert, eine Panikattacke bekommen, dass er praktisch jetzt hier, keine Ahnung, im Oktagon gleich umkippt und ja, da wegen seinem Herzen hops geht. Also es war hat eine klassische Panikattacke gehabt. Und das Problem ist halt, wenn du dann sagst, ja gut, war eine Panikattacke, lass dir mal kämpfen und dann passiert doch was. Das Risiko kannst du nicht eingehen. Nee, das wusste ich nicht, dass der da was hatte. Mhm. War eine Panikattacke. Aha. Und ist natürlich aber auch scheiße. Weil Stephen Struve für seinen nächsten Kampf wird er nicht weniger Druck haben, weil jetzt hat er zweimal Angst. Nicht nur, dass er einen Herzanfall kriegt, sondern auch noch, dass er eine Panikattacke bekommt. Und du kannst mal Angst- und Panikpatienten fragen, wie das so ist, wenn du da sitzt und dir sagst, ich darf aber keine Panikattacke bekommen, ich darf jetzt keine Panikattacke bekommen. Mhm. Wir kommen im Boot, dann kannst du wahrscheinlich bis 10 zählen. Es wird interessant sein, ob der nochmal richtig zurückkommen kann. Bin ich mal gespannt. Hat Dana White auch schon gesagt. Wenn es nochmal passiert, ist Feierabend. Also der Druck ist auch schon wieder da. Ja, das ist, also ich meine, das war, also Dana, echt. Aber was will er anders sagen? Die Leute fragen ihn, wie gehst du damit um? Nichts soll er sagen, nichts. Soll er sagen, ist mir egal, nee, es stimmt halt nicht. Nichts soll er sagen, er kann doch jetzt aber nicht sagen, wenn das nochmal passiert, mein Freund. Wenn das noch einmal passiert, bist du dann joblos. Und dann denkst du, Stefan Struve natürlich auch. Ja, so okay, dann reiß ich mich hier zusammen. Dann reiß ich mich jetzt aber wirklich zusammen. So hat er es nicht gesagt. Er wurde darauf angesprochen und dann hat er gesagt, was meint ihr, was wir dann machen, wenn der nochmal da hinten, kurz bevor der Kampf losgeht, umfliegt? Dann müssen wir halt mal miteinander reden, ob das noch Sinn macht hier alles. So, und also er hat jetzt nicht gesagt, hier noch einmal weg und so, aber er hat, das ist Dana White im Endeffekt dann auch versucht, ehrlich zu antworten. Also ich sag nicht, dass Dana White immer die Wahrheit sagt, aber er versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten ehrlich zu antworten. Da habe ich schon das Gefühl. Oder zumindest auch dann das so zu verkaufen, wie es für ihn am meisten Sinn macht. Er will da niemanden runterbashen oder so, aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, natürlich ist es scheiße, wenn er das nicht in den Griff bekommt. Und das sage ich jetzt auch. Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Betschi Korea hat ja Ronda Rousey gleich herausgefordert. Da muss man aber wirklich sagen, optisch, ich als Optikbeauftragter muss sagen, das geht überhaupt nicht. Ja, mir ist das als egal. Ich find, Embedded gesehen habe und die da mit Hen Brow an irgendwie sich im Flughafen getroffen haben, das geht optisch, geht das nicht. Das interessiert halt keine Sau. Der FC Bayern München verpflichtet Spieler, die optisch hervorragend 1A ins Sortiment passt. Bastian Schweinsteiger ist ein edgy Typ. Der mit Sicherheit das ein oder andere Trikot hat. Manuel Neuer ist ein handsome Guy. Ja. It's a handsome one. It's a handsome one. Naja. It's a handsome one. Ist klar. Aber Betsch Kohea, ich finde, man muss gar nicht großartig über Betsch Kohea reden. Wen juckt's, wie die aussieht? Das Geile ist doch. Ja, natürlich, Mensch. Aber Shayna Baszler, was war denn da los? Nichts. Die ist ja schon 34, ne? Ja, gut, ist halt eine Ikone in Sachen MMA. Also, man darf halt immer nicht vergessen, dass sie ewig lang nicht gekämpft hat, ewig verletzt war, dann zurückkommt gegen eine extrem gute Betschi Korea. Also, das war schon eine tolle Performance, muss man ganz einfach mal so sagen. Also gerade die Boxing-Skills, die sie da gezeigt hat, das war jetzt nicht Women's Level, sage ich jetzt einfach mal. Das war schon eine Stufe drüber. Also das war schon sehr beeindruckend. Die Strike-Defense von Shayna Baszler, und ich als Laie, sage ich jetzt mal, als normaler Fan, der das Ding hier konsumiert, war für mich nicht existent. Striking-Defense, Shayna Baszler. Ja, ich kann es nicht einschätzen, weil ich das Boxen von Betschi Korea so outstanding fand für die Women's Bantamweight Division, dass ich wahrscheinlich genau das bei vielen Gegnerinnen für möglich halte, dass es so aussieht, wenn Betschi Korea da loslegt. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und ich fand es auch cool, dass Ronda Rousey ja noch während der Show Dana White irgendwie angeschrieben hat und gesagt hat, sie will jetzt sofort gegen Betschi Korea kämpfen, bevor jemand anders sie besiegt. Und Dana White hat erstmal gesagt, ja, junge Frau, bleib mal ganz locker, du hast gerade andere Gegnerinnen und mehr oder weniger hold your horses. Aber ja, ich würde jetzt warten, bis Kat Zingano gegen Amanda Nunes gekämpft hat. Und wenn Kat Zingano diesen Kampf gewinnt, musst du eigentlich auch Kat Zingano diesen Titelkampf geben, weil die UFC immer gesagt hat, Kat Zingano bleibt die Nummer 1 und sie wird, als wenn sie wieder fit ist, auf Ronda Rousey treffen. Jetzt verstehe ich natürlich, dass sie sagen, komm, Amanda Nunes ist mal so eine Standortbestimmung, die wir einfach mal machen müssen nach so einer langen Pause. Es macht alles Sinn, aber ich finde, das wäre jetzt auch verfrüht, direkt Betschi Korea gegen Ronda Rousey zu bringen, wenn du einfach noch am 27. diesen Kat Zingano-Kampf hast. Und du weißt natürlich auch nicht, was mit Gina Carano ist. Ob da auch noch was geht. Betsch Kohea gegen Ronda Rousey, da treffen natürlich zwei Philosophien aufeinander, ne? Striking von Betsch Kohea gegen das Judo von Ronda, höchst interessant. Das Ding ist, dass Ronda Rousey seit Jahren nicht mehr Judo trainiert. Und ja, aber dann sage ich halt Grappling. Nee, auch nicht. Sie trainiert ja nur noch Boxen. Ja, ich habe heute einen Artikel bei UFCnews.com oder wie die Seite heißt gelesen, dass sie jetzt wohl wieder ein neues Level gereached hat im Striking. Ja. Ja, keine Ahnung. Also weiß ich jetzt nicht, welche Level die dann da so haben. Wahrscheinlich ist es dann so ähnlich wie bei Super Mario. Weiß ich nicht, ob es da, was soll es da für Level geben eigentlich? Ich habe nur gelesen, dass ihr Striking Coach gesagt hat, und sie hat schon eine Schallmauer oder ein neues Level erreicht. So. Also du meinst den Armenen, so hieß der, glaube ich. Übrigens war ganz Dagestan in der ersten Reihe bei UFC 171. Das fand ich auch gut. Die ganzen Dagestanis saßen in der ersten Reihe mit so Umhängebeuteln und so. Das sah sehr lustig aus. Also, was sollte denn die ganzen, hatten die nichts zu erzählen? Die ganze Nurmagomedov und so. Das sind da nur Kamele? Vorne. Was? Was wollten die denn da? Ja, sich eine Veranstaltung angucken? Die soll man nicht so scheinheilig tun, die dummen Schweine. Also ich fand das sehr, sehr angenehm, da vorne mal normale Menschen sitzen zu sehen und nicht irgendwelche völlig angemalten, braun gebrannten, huttragenden Vollschwachköpfe, sondern einfach mal ganz normale Dagestanis. Fand ich schön. Endlich mal wieder ganz normale Dagestanis. Und ich fand das auch wirklich ein bisschen ermüdend von Goldberg, dass er uns im Main Event mindestens gefühlt, also es waren, ich habe gezählt, 68 Mal erzählt hat, wie viele Tickets TJ Dillashaw, es waren 700. Und 12 Busse. Ja, verteilt. Ja. Das ist halt so. Das ging mir auch auf den Trichter dann irgendwann so. Also das sind aber so ist Goldberg. Der liest halt den Scheiß vom Zettel ab und dann passiert sowas. Und ja, nervt. Nervt. Punkt. Ja, ich meine die Geschichte, habe ich registriert, habe ich abgespeichert. Ich komme auf den Typ nicht mehr klar. Ich habe diesen Typen. Ich mag den. Ich mag TJ Dillashaw nicht. Ich habe diesen Typen irgendwie. Ach, TJ Dillashaw. Ich habe den irgendwie gefressen. Ich habe den irgendwie gefressen. Also, ich fand den in seinem ersten Kampf gegen Hennen Brown, da fand ich ihn irgendwie sympathisch und so. Und wo ich das jetzt auch gesehen habe mit diesen Embedded-Geschichten und der Counter und Show und ich kaufe mir jetzt ein Boot, einen fetten Daimler und alles. Und ich bin jetzt der Champion, Championship Money und Pipapo, das fand ich unsympathisch. Was ich halt schlimm fand, ist bei, das war bei Embedded, da war er zu Hause und da wollte irgendwie wohin fahren, zum Gym und da hat er, ne? Und da hat er gesagt, hier, Mensch, Alter, wo ist denn der Schlüssel hier von meinem Wagen? Ja, geht nicht, ist irgendwie noch der Einkauf drin oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da musst du den anderen nehmen. Da muss ich den SUV nehmen, da guckt mich wieder jeder blöd an. Fick dich doch, du dummes Schwein. Beim ersten Kampf gegen Hanbarau war natürlich diese Upset-Geschichte, dass endlich ein Team Alpha-Mail-Typ da mal so einen riesigen Sieg erringen konnte, beziehungsweise einen Titel holen konnte. Das war natürlich großartig, es hat da mitgespielt. Aber jetzt muss ich wirklich sagen, TJ Dillashaw geht gar nicht. Aber ich meinte, weswegen ich gesagt habe, als du gesagt hast, den mag ich überhaupt nicht. Mike Goldberg, den finde ich super. Diese unfassbar beinprofessionelle Art und Weise, die finde ich so geil. Ich weiß aber auch nicht warum. Aber so TJ Dillashaw, so richtig als Aushängeschild für die Bantamweight Division, funktioniert er bei mir noch nicht so richtig. Ja, wobei die letzte Runde geht ziemlich geil auf den ab, glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Was also bleibt denn anders übrig? Nee, nicht nur das, sondern die sind natürlich auch sehr dankbar, sind natürlich auch TJ Dillashaw sehr dankbar gewesen, dass er gesagt hat, okay, ich mach das gegen Soto. Sowas, ich glaube schon, dass du da ein ganz schönes Stein im Brett hast bei der UFC. Mhm. Weil im Endeffekt muss man so sehen, die beiden haben den Pay-Per-View gerettet. Also, so sieht's aus. Also du kannst ja nicht verlangen, eigentlich kannst du ja nicht verlangen, dass TJ Dillashaw diesen Kampf annimmt. Das ist ja auch ein extrem gefährlicher Kampf für ihn. Und wer weiß, ob er den angenommen hätte, wenn es nicht in Sacramento gewesen wäre. Also er hatte ja immer noch so dieses Damoklesschwert ist mein Heim-Grand Prix, hätte ich fast gesagt, über sich schweben. Also weißt du, er wollte ja seine Leute auch nicht enttäuschen, die dann da extra vor Ort waren. Ja, das stimmt, das können auch damit noch reinspielen. War ja im Prinzip sein Wohnzimmer, ne? Ja, kann man so sagen. Ja, jetzt am Freitag, für alle, die sich wundern, am Freitag ist die nächste UFC-Veranstaltung. Interessanterweise irgendwie nur so 10 Kilometer weg von dem Veranstaltungsort, von dem aus auch Bellator live senden wird am Freitag. Sagt, die UFC ist reiner Zufall, also konnte man so eigentlich nicht vorhersehen. Ist natürlich fast schon klar, was da Sache ist. Da will die UFC mal klipp und klar zeigen, wer da die meisten Tickets verkauft. Denn die Card, genau, ist auch dementsprechend voll gepumpt mit geilen Fights. Jacare gegen Musasi, Overeem gegen Rothwell. Schöneres Ding. Matrion, wie ich ihn nur noch nenne, weil auch Derek Lewis ihn ja so genannt hat. Gegen Derek Lewis, da bin ich einfach wahnsinnig gespannt. Ich hoffe so sehr, dass Lewis das Ding holt, weil dann wäre wieder so ein Heavyweight mal so ein bisschen, ja, würde da auftauchen aus der Versenkung. Und wenn Matryon, er wird nur noch Matryon genannt ab sofort, das Ding gewinnt, dann weiß man halt, okay, ja, ist halt dann doch keine Competition vorhanden. Lozon gegen Chiesa ist geiler Fight. Chiesa, ich bin ja seit dem Fight for the Truth bin ich im Prinzip auf dem Bandwagon aufgesprungen. Ja, ist ein geiler Fight. Und für Joe Lozon auch ein wichtiger Fight, der ja auch privat gerade ziemlich heftig zu tun hat mit seinem Sohn, der Krebs hat und so, ist alles nicht so besonders toll. Dann Lance gegen Oliveira, auch ein interessanter Kampf, weil Lance ja gegen Chad Mendes eine sehr beherzte Performance gezeigt hat, aber keine Chance dann hatte, weil Raga auch noch auf der Karte. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Charles Oliveira freut mich auch drauf, ja. Moraga hat mich aber zuletzt enttäuscht. Er hat zuletzt verloren dagegen, gegen irgendeine Pfeife. Hat seinen Titelkampf verloren, dann hat er danach war das nicht so, dass er dann gleich seinen Dingskampf verloren hat, den danach auffolgenden via Knockout, oder hat er den gewonnen? Da muss man mal nachgucken kurz. Gegen Jon Dodson hat er verloren. War das der letzte? Ja. Ja, stimmt, gegen Ortiz hat er gewonnen, so war es, richtig. Ja gut, das Ding gegen Dodson habe ich nicht gemeint. Nee, hatte ich anders abgespeichert. Egal, aber auch ein interessanter Kampf. Ah ja, Quinta freue ich mich natürlich wieder riesig, weil es natürlich ein Ray Longo-Guy ist, sprich Chris Whitemans, ja. Buddy. Das sind ja meine Boys da, Matt Serra, Ray Longo, Chris Whiteman. Wir hängen immer ab. Hast du eigentlich schon mal den Gag mit dem Kaffee Longo erzählt? Ja, der war lustig. Dann natürlich auch Natal, der zurückkommt, nach längerer Verletzung, oder längerer, wie lange hat denn der nicht mehr gekämpft, Rafael Natal? Der hat doch auch, also gefühlt das letzte Mal auch bei Fight for the Troops gefightet, aber der war, glaub, dann nochmal zwischendrin, hat er sich, glaube ich, nochmal einen abgeholt irgendwo. Ja, bei der Fight Night gegen Ed Herman. Ja, richtig, das war ein geiler Kampf. Das war ein geiler Kampf. Gegen Chris Camozzi. Interessanter Fight, auf jeden Fall. Kimura gegen Beal. Beal war der Verrückte mit dem Flying Knee. Mit dem wahrscheinlich verrücktesten Finish, das wir also zu Beginn des Jahres gesehen haben. So ja, kann man es mal sagen. Und den letzten Kampf Soriano gegen Skelly. Kein Plan. Kann ich nichts zu sagen. Aber die Karte ist natürlich ziemlich geil. Der Nacht von Freitag auf. Meinst du, das ist ein direkter Angriff auf Bellator? Nö, ist kein direkter Angriff. Ist einfach nur zeigen, wer die dicksten Eier hat. Ist kein Angriff. Die scheißen drauf, was Bellator macht. Aber sie wollen ja damit zeigen. Wie ist denn die Card von Bellator? Keine Ahnung. Dementsprechend. Keine Ahnung. Gut. Ich beschäftige mich damit nicht. Aber es hätte ja sein können, weil das ist ja eine Geschichte, die habe ich so noch nicht erlebt, dass die UFC in dieselbe Stadt, jetzt fast 10 Kilometer entfernt. Ja, vielleicht ist es auch wirklich Zufall, kein Plan. Es ist, glaube ich, vor allem. Ja, aber das ist so ein Zufall mit so einer starken Fight Night. Ja, gut, die Fight Night hat enorm davon profitiert, dass 176 weggefallen ist. Das darf man natürlich nicht vergessen, weil Jacare gegen Musasi sollte eigentlich auf der 176 sein. Ich glaube, dass Matryon gegen Lewis auch auf der 176 war. Sollte nicht Overeem auch Co-Main-Event für irgendwas sein, Pay-Per-View-mäßig? Ich glaube nicht. Ich glaube, Overeem war für diese Card schon immer vorgesehen, aber ich kann es nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren. Da ging natürlich einiges drunter und drüber als 176. Boah, freue ich mich da drauf, du. Das ist ein tolles Event, also da freue ich mich auch drauf. Hoffe, dass die Card das halten kann, was sie verspricht. Genau. Und jetzt gehe ich ins Bett. Ich bin nämlich todmüde. Chris. Ricky, ich werde jetzt noch Noah gucken. Du armes Schwein. Noah. Man muss schon so ein Adventure-Typ sein wie du, um sowas durchziehen zu können. Call me the adventure guy. Ja. From this day now. I go now shitting and then sleeping. Good night and good fight. Yeah. Radio.